Ja, ich habe vor mir Cécile Lacomte. Kannst du ein bisschen was zu deiner Person sagen? Ja, ich bin Cécile oder das Eichhörnchen, weil ich immer so gerne klettere und ich habe so ein Buch geschrieben, das heißt, kommen Sie da runter, weil die Staatsmacht immer der Meinung ist, ich muss runterkommen und ich bin der Meinung, ich bleibe oben, um Transparente zu zeigen. Kommen Sie da runter? Das ist ein Buch, was du jetzt geschrieben hast und du bist auf Lesereise. Kannst du ein bisschen was erzählen? Genau, ich bin ja gerade in Mainz auf Lesereise. Morgen fahre ich nach Konstanz. Also ich bin hier in Bayern, Baden-Württemberg und Rhein-Main-Gebiet so 2 Wochen unterwegs. Und heute Abend war die Veranstaltung, glaube ich, sehr gut besucht. Das war auf dem Schiff von Greenpeace, Beluga 2, wenn ich richtig, ja. Und auch sehr ungewöhnlich, da schwang das ein bisschen so. Man muss sich schon schön konzentrieren, aber ich fand einen sehr lustigen Raum und der war sehr voll. Das Schiff war sehr, sehr voll. Also über 40 Leute irgendwie hatte ich das Gefühl. Und ja, ich bin auf Lesereise, weil ich mit meinem Buch auch politische Arbeit mache. Mein Buch erzählt von politischen Aktionen, von politischem Engagement. Wie ist das, wenn ich in der dritten Dimension demonstriere, statt auf der Erdoberfläche? Wie ist das, wenn ich mich gegen Atomkraft oder Kohlekraft oder alle möglichen Klimakiller engagiere? Und das ist aus den letzten 10 Jahren Politerfahrung, die ich gemacht habe in Frankreich und Deutschland. Was waren da deine gravierendsten Erfahrungen? Die gravierendsten, naja, also man hat als Aktivist immer mal wieder auch mit Polizeigewalt zu tun. Ich bin der Meinung, das hat System, das sind keine Ausrutscher, sondern ein System. Repression trifft oft Einzelne, weil es einfacher ist, gegen Einzelne vorzugehen. Und das ist halt mein Fall, weil, keine Ahnung, der Lüneburger Polizeipräsident ist der Meinung, ich bin ein Störfaktor, was man unterbinden muss. Keine Ahnung, auf jeden Fall so sieht das die Polizei. Und wenn man so tagelang, 4 Tage lang zum Beispiel einfach so ohne Vorwurf weggesperrt wird, rein präventiv zur Gefahrenabwehr, wie das schön heißt, natürlich sind das Erfahrungen, die einem mitnehmen können. Und damit muss man lernen, umzugehen. Ich bin der Meinung, dass wenn man dadurch traumatisiert ist, das ist eine gesunde Reaktion auf ein krankes System. Das System ist krank und ich bin gesund eigentlich, aber ich muss trotzdem meinen Weg in diesem kranken System finden. Und solche Veranstaltungen wie heute Abend, wo man das zeigt, das tut mir sehr gut, weil man merkt auch, wie das Publikum reagiert. Es ist für mich sehr schön, so eine Unterstützung zu bekommen und das hilft mir auch weiterzumachen, die nächsten Aktionen vorzubereiten. Also meine Lesereise ist eigentlich auch dafür da, dass ich weiterhin Aktionen machen kann. Und mit vielen Leuten, auch vielleicht andere Leute auch dazu motivieren. Das ist natürlich der Zweck auch. Die meisten justiziellen Vorwürfe sind ja, haben ja in einem Freispruch geendet oder sind eingestellt worden. Was kannst du dazu sagen? Ja, ich führe eigentlich meine also polizeimotivierte Kriminalität, eigentlich meine eigene Datei. Und ich muss sagen, also wenn ich gegen die Polizei klage, kriege ich zwar nur ein Blatt Papier, wo mir drauf steht, das war rechtwidrig, was die Polizei macht, aber ich meine, das kriege ich ziemlich oft. Also, dass die Polizei gegen mich immer wieder rechtwidrig vorgeht, mit zu Unrecht einsperrt oder überwacht mit mobiles Einsatzkommando oder was weiß ich. Das ist meine Erfahrung. Und die Polizei zeigt mich auch immer gerne an, aber weißt du, da gibt es 3 Leute, die ein Transparent aufhängen und die ist immer der Meinung, Verstoß gegen das Versammlungsgesetz, obwohl es ist einfach die Ausübung von Grundrechten. Zwischen Anzeige und Verurteilung, keine Ahnung, 99% der Fälle enden ins Nirvana, keine Ahnung, passiert nichts danach, weil die Vorwürfe zu Unrecht erhoben werden. Da war da was mit 4 Metern über dem Zug, oder? Ja, die Gesetze sind nicht für die Erdoberfläche ausgelegt und man versucht immer so Anklagen so in Paragraphen, die es schon existieren, hineinzubiegen und mal geht das mit absurden Urteilen oder mal sagt das Gericht, nee, das können wir doch nicht machen. Und ich hatte so einen Freispruch, weil ich oberhalb der Bahnanlage war und der Richter hat gemeint, naja, die hört bei 4,80 m, das ist der sogenannte Regellichtraum, das braucht ein Zug, um störungsfrei fahren zu können. Also wenn ich in 12 Meter Höhe hänge, bin ich ja nicht auf der Bahnanlage. Warum soll man mich deswegen verurteilen? Auch wenn der Uran-Transport von der Polizei gestoppt wurde, weil ich da oben hing und 6 Stunden da stehen geblieben ist. Und das meine ich mit eindrucksvollen, medienwirksamen Aktionen. Das ist immer so ein Graubereich. Ich mache nicht eine Aktion, weil sie illegal ist. Ich mache eine Aktion, weil ich sie für richtig halte. Und wie das gesetzlich dann ausgelegt wird, das ist immer so eine andere Sache. Und die Auseinandersetzung kann Jahre dauern. Ja, wie geht es weiter? Jetzt geht es weiter auf Lesereise. Und dann im Sommer gibt es Sommercamps, zum Beispiel Anti-Atom-Camp im August. Ab dem 9. August haben wir da ein Camp gegen Atomtransporte über den Nordostseekanal, das ist in Kiel. Aber die Transporte fahren zum Beispiel nach Frankreich, fahren in die Schweiz. Also wir sind eigentlich alle betroffen, weil diese Transporte ständig überall fahren. Das sind Atomtransporte mit Uran. Alle reden von Atomausstieg, aber die Geschäfte mit der Brennstoffspirale sind da nicht betroffen davon. Und deshalb gibt es weiterhin Aktionen zu machen. Und wir machen ein Aktions- und Workshops-Camp zum Beispiel. Okay. Und das ist eine Sache, wo ich mitorganisiere und finde toll, wenn ganz viele Leute kommen. Genau. Jo, dann wünsche ich dir viel Glück und alles Gute und ja, viel Erfolg. De rien. Ja. Merci. Ja. Zum Schiff Beluga. Heute und morgen ist ja die Beluga, das Schiff von Greenpeace hier, eine Rundreise von Bo nach Bo. Genau, die Tour hat Ende April in Basel gestartet und ging dann von Basel runter, den Rhein runter, eben jetzt bis hier bis Mainz und geht dann weiter über Koblenz, die Mosel hoch bis Trier-Luxemburg und dann noch weiter den Rhein runter. Mhm. Und es ist eine mehrwöchige, mehrmonatige Tour zum Thema überaltete Atomkraftwerke, die Risiken durch überaltete Atomkraftwerke. Mhm. Und es geht eben darum, auf die Risiken, die jetzt dadurch entstehen, dadurch, dass die Atommeiler eben in kritische Altersklassen kommen, ja. Diese Risiken aufzuzeigen und gleichzeitig eben auch die Chancen aufzuzeigen, die sich durch eine rasche und konsequente Energiewende ergeben. Das steht ist eine große Fahne an dem Schiff. Stop Risking Europe. Ja, wie viele Leute sind da auf dem Schiff und wie sind so die Stimmung? Ja, es fahren bis zu 12 Leute auf dem Schiff mit und es ist eine gute Stimmung. Es sind in verschiedenen Städten, immer mit den Ehrenamtlichen zusammenzuarbeiten. Und das ist ganz gut. Gab es da schon Highlights? Also als ihr die Tour begonnen habt? Ja, am Jahrestag von Tschernobyl wurde in Fessenheim begonnen. Dort gab es ein Anlegeverbot und dann wurde vor Fessenheim im Kreis gedreht, und zwar quasi mit dem Banner oben. Und dann gab es auch von dort lokal Proteste. Mhm. Ja, und dann auf der Fahrt nach Basel, wurden wir auch noch begrüßt von Leuten auf einer Brücke. Die haben auch noch ein Lunchpaket hinuntergelassen. Schön. Ja. Zu den technischen Daten des Schiffes. Wie groß ist denn das? Oder kannst du da ein bisschen was sagen dazu? Ja, also von der Wasseroberfläche bis zur Masthöhe sind 27 Meter, bis zum Mastende. Und es ist 33 Meter lang und 6 Meter breit. Ja, es wird halt, wenn es möglich ist, gesegelt. Es hat 350 Quadratmeter Segelfläche. Das ist jetzt auf dem Fluss nicht dabei, das ist in Hamburg im Heimathafen. Und ja, die Masten sind da relativ hoch, weil oben die Windgeschwindigkeit höher ist. Mhm. Und es hat aber auch einen Plattboden. Und an der Seite sind Schwerter, die können runtergelassen werden. Das sorgt dann dafür, dass es, wenn gesegelt wird, nicht abgedriftet wird. Mhm. Und ja, der Plattboden kann halt da im Wattenmeer kann aufgesetzt werden, um ja, dann Untersuchungen zu machen, ja, mhm. wenn dann die Flut wiederkommt. Ja, damit weiterzufahren. Dann, es wurde halt darauf geachtet bei dem Schiff, das ist gebaut worden, extra für Greenpeace, 2004 fertiggestellt worden, so umweltverträglich wie möglich zu bauen. Also die Außenanstriche sind biozid- und schadstofffrei, also ab und zu mal reinigen. Und es gibt ein Rußpartikel und einen Schwefelfilter, also ein Katalysator ist es. Und ja, es wird eher langsam gefahren als schnell, weil dadurch auch Sprit gespart wird. Die Beleuchtung der Beluga 2 ist mit LEDs wird die beleuchtet. Mhm. Und die Abwässer, die werden gesammelt und dann abgepumpt. Okay. Und ihr fahrt jetzt momentan nicht mit Windkraft, sondern nur mit Dieselantrieb, oder? Genau, es gibt einen Dieselantrieb. Also es wird nicht mit Schweröl gefahren, wie bei anderen Schiffen. Bitte? Es wird mit Diesel gefahren, nicht mit Schweröl. Ja. Mit Diesel, ja. Und wie viel Watt Leistung hat es? Chef, oder? Das sind, meine ich, 250 PS. 250 PS, ja. Okay. Ja, und wo geht die Reise jetzt weiterhin? Also nachdem ihr in Mainz morgen ablegen werdet? Dann geht es erstmal nach Koblenz. Und von Koblenz wird dann weitergefahren die Mosel hoch Richtung ja, Remmich und Metz, beziehungsweise Trier auf dem Rückweg. Und dann geht es weiter nach Nordrhein-Westfalen. Bitte wohin? Nach Nordrhein-Westfalen, also nach Düsseldorf und Köln und Oberhausen. Und was ist euer Ziel? Das ist Kalkar, das ist ein Atomkraftwerk, das niemals fertiggestellt wurde. Da ist dann ein Vergnügungspark draus gemacht worden. Mhm. Ah ja, okay.